Într-o concluzie, într-un cuvânt, viață de câine. Wir leben hier wie die Hunde. Nu, mă, dacă era viață de câine, era bine. Câine n-ai văzut ce fel duce aici. Schön wär's. Hunde leben hier viel besser. Ein kühler Abend am Kölner Rheinufer. Manu holt seinen warmen Schlafsack aus einem Gebüsch hervor. Bald wird der Rumäne hier schlafen, draußen, vor der verriegelten Tür einer Kirche. Zuerst hatte er gezögert, mir das Versteck zu zeigen, denn nun weiß auch der Landsmann Andrei, wo sein Schlafsack zu finden ist und könnte ihn tagsüber klauen, während Manu durch Köln streift. Ich bin den beiden vor einer Viertelstunde an einer nahen U-Bahn-Haltestelle begegnet. Dort steigen jeden Abend Dutzende Einwanderer aus Bulgarien und Rumänien aus, um irgendwo in der Nähe einen Schlafplatz zu suchen. Auch Andrei schläft draußen im Stadtviertel Deutz, aber an wechselnden Orten. Eu tot așa rău, doar și eu. Nu, cum dorm îmbrăcat, n-am aia, n-am, toate mi s-au furat, toate. Mai în colmea se duce. Ich schlafe so, wie Sie mich hier sehen, ohne Schlafsack. Ich besitze nicht mal Kleidung zum Wechseln. Ich lege mich einfach auf irgendeine Bank. Meist auf dem Parkplatz am Messegelände, manchmal auch am Rheinpark. André trägt nur eine Stoffhose, ein Sweatshirt und eine dünne Lederjacke. Erst vor 4 Wochen ist er aus Rumänien nach Köln gekommen. Auf dem Weg hierher ist er in der U-Bahn zufällig Manu begegnet. Eigentlich hatte sich André auf Deutschland gefreut, erzählt er jetzt in einer Teestube neben Manus Kirche. Auf den 1. Januar 2014 hatte ich große Hoffnung gesetzt. Ich war gespannt, ob der deutsche Staat wirklich zulassen würde, dass wir Rumänen hier arbeiten. Aber jetzt? Nun darf ich hier offiziell arbeiten, aber ich finde kaum Jobs. Dabei habe ich doch nichts Falsches getan. Ich sehe das nicht ein. Hoffentlich finde ich noch einen richtigen, soliden Job. Warum sollte das nicht funktionieren? Manu wirkt skeptischer als André. Er lebt seit 8 Monaten in Köln und weiß wohl bereits besser, was alles nicht funktioniert bei der Arbeitssuche in Deutschland. Arbeitsplatz Deutschland. Die neuen Einwanderer aus Bulgarien und Rumänien. Ein Feature von Achim Muhr. Seit Januar 2014 gilt in Deutschland die volle Arbeitnehmerfreizügigkeit. Auch für die EU-Bürger aus Bulgarien und Rumänien. Die Bundesagentur für Arbeit rechnet mit jährlich bis zu 180.000 Einwanderern aus diesen beiden Ländern. Schon vorher wurde heftig debattiert. Welche Menschen werden kommen? Wie wird der deutsche Arbeitsmarkt beeinflusst? Werden die Einwanderer tarifliche Mindestlöhne erhalten, an Sozialsystemen teilhaben und zum wirtschaftlichen Erfolg Deutschlands beitragen? Gegenüber von Deutz, auf der anderen Rheinseite, steht neben dem Kölner Hauptbahnhof die Überlebensstation Gulliver, die aus Spenden und öffentlichen Zuschüssen finanziert wird. Hier können Obdachlose tagsüber essen, duschen und ruhen. An den Tischen werden viele Sprachen gesprochen. Mindestens ein Drittel der Hilfesuchenden stamme mittlerweile aus Osteuropa, davon die größte Gruppe aus Rumänien, beobachtet Geschäftsführer Bernd Mombauer vom Verein Kölner Arbeitslosenzentrum. Dies habe sich aber bereits seit 2007 so entwickelt. Damals wurden die Rumänen und Bulgaren in die Europäische Union aufgenommen und seitdem können sie ohne Visum nach Deutschland reisen. Wir hatten überhaupt nicht damit gerechnet, dass das etwas mit uns zu tun haben konnte. Und ich erinnere mich noch sehr gut, in den ersten Januartagen 2007 hatten wir so circa 40 Menschen aus diesen Ländern vor der Türe stehen. Wir haben das erste Mal trotz aller Not, die wir ja auch hier in Deutschland kennen, erkannt, das sind Menschen, die Hunger haben und Hunger leiden. Wir haben das daran gespürt, dass wir hier sehr üppige Portionen im Gulliver haben, dass wir manchmal 2, 3 Teller hintereinander ausgegeben haben, weil die Menschen einfach so hungrig waren. Und das war für uns schon sehr neu und sehr irritierend. Bis Ende 2013 galten diese Hungernden offiziell als Touristen ohne Arbeitserlaubnis. Seit Einführung der vollen Arbeitnehmerfreizügigkeit können die Einwanderer nun einfach so in Deutschland arbeiten, wie die Einheimischen, ohne Arbeitserlaubnis und spezielle Kontrollen. Aber für die Klientel der Kölner Überlebensstation habe sich dadurch wenig geändert, meint Bernd Mombauer. Wir haben nicht wahrgenommen, wie befürchtet, dass jetzt auf einmal noch mehr käme. Niemand verlässt seine Heimat, wie das immer kolportiert wird. um Sozialleistungen zu beantragen. Und ich halte es auch für absoluten Bullshit, weil es haben wir schon einheimische Menschen, haben enorme Schwierigkeiten, Antrag in Leistungen zu stellen. Das würden die Menschen aufgrund der Sprachkenntnisse, aufgrund der Verwaltungsanforderungen auch überhaupt nicht machen können. Und das sind so Fantasiegebilde, möglicherweise um Stimmung zu machen. Mombauer unternahm, was in Deutschland immer noch ungewöhnlich ist. Gemeinsam mit Wissenschaftlern ging er auf über 100 Rumänen und Bulgaren zu und fragte sie nach ihren eigenen Wünschen und Zielen. Die Studie Südosteuropäische Elendsmigration in Köln publizierte Mombauers Verein mit der Fachhochschule Düsseldorf und deren Professor Thomas Münch. Ja, das war ja für uns das Überraschendste an der Studie überhaupt, dass 75% sagten der Befragten, sie wollten auf Dauer in Deutschland und in Köln bleiben. Das heißt, es handelt sich hier um eine ganz normale EU-Binnenwanderung, die den Männern und Frauen auch nach EU-Recht zusteht. In den medialen Diskursen spinnen ja immer so Sachen wie, dann ziehen die Roma durch Europa. Das ist überhaupt nicht faktisch belegt. Und wenn sie eine schlechte Arbeitsstruktur haben, eine hohe Arbeitslosigkeit, eine schlechte Binnenstruktur, schlechte soziale Sicherheit, ist natürlich die Binnenwanderung absolut legitim. Und das ist ja auch so gewollt. Wer welche Einwanderer haben will, wird noch zu klären sein. Der Überlebensstation Gulliver fehlt es jedenfalls an ausreichender öffentlicher Unterstützung. Seit vielen Jahren kommen täglich etwa 100 einheimische Obdachlose ins Gulliver und nun zusätzlich etwa 60 Einwanderer aus Osteuropa, bei gleichem Budget und Personalbestand. Raimund Becker, Vorstandsmitglied der Bundesagentur für Arbeit, ist dieses Problem vertraut. Man muss jetzt bei Zuwanderung aus Bulgarien und Rumänien halt sehen, das ist dort doch sehr facettenreich. Wir haben auf der einen Seite sehr hochqualifizierte Menschen, die nach Deutschland kommen, zum Beispiel Ärzte, Krankenpflegekräfte. Und auf der anderen Seite, das ist ein Stück historisch gewachsen, doch viele Menschen, die geringer qualifiziert sind, mit alle Folgeproblemen der Integration in den Arbeitsmarkt. Sodass man sagen muss, gerade bei diesen Menschen aus Bulgarien und Rumänien haben wir diese Polarisierung und mit einer Häufung an bestimmten Standorten in Deutschland, wo das eigentlich dazu führt, dass viele Menschen vor Ort vorhanden sind, aber die eben nicht am Arbeitsmarkt partizipieren können. Die meisten erhalten auch keinerlei Sozialleistungen. Bisher werden in nur 10 der rund 400 deutschen Jobcenter mehr als 500 erwerbsfähige Leistungsberechtigte aus Rumänien und Bulgarien betreut. Das mag sich noch ändern. Denn nach jüngsten Zahlen stiegen in vielen Ballungsräumen die Zahl der Leistungsberechtigten innerhalb eines Jahres um über 100%. In Köln betraf dies immerhin fast 1000 Rumänen und Bulgaren. Szenenwechsel in die niederbayerische Provinz. In Deckendorf setzt sich der CSU-Politiker Christian Bernreiter dafür ein, dass immer mehr Bulgaren in seine Kreisstadt einwandern. Mag sein Parteivorsitzender Horst Seehofer beim Thema Migration zuerst an die angebliche Zuwanderung in unsere Sozialsysteme denken? Vor Ort in Deckendorf fürchtet Bernreiter eher die demografische Entwicklung. Wir kennen die Zahlen. Es ist so, dass in den nächsten 15 Jahren ungefähr 4.500 mehr Menschen aus dem erwerbsfähigen Alter ausscheiden werden, als junge Leute da nachwachsen. Da weiß man, was da abgeht die nächsten Jahre. Das hat ja am Anfang viele Widerstände hier auch gegeben. Also das ist der Landrat verrückt geworden. Wir haben doch eh so viele Arbeitslose. Das stimmt ja aber nicht. Man hat durch das Projekt eigentlich erst in die Köpfe auch hineinbringen können, dass wir vor einem ganz anderen Problem stehen. Und da müssen wir uns ja insgesamt öffnen. Dabei geht der CSU-Politiker nun voran. Jährlich fährt er mit einer ganzen Mannschaft aus Politikern, Verwaltern und Unternehmern nach Bulgarien, um dort junge Migranten für Niederbayern zu werben. Ausgangspunkt des Projekts war die langjährige Partnerschaft zwischen der Deggendorfer Berufsschule und einem Gymnasium für Tourismus in Burgas, einer Stadt mit 200.000 Einwohnern an der Schwarzmeerküste. Bernreiter flog im Jahr 2010 nach Burgas, um das 20-jährige Jubiläum der Schulpartnerschaft zu feiern. Damals ist beim Heimflug bei mir schon die Idee gereift, ob wir nicht so ein Projekt auflegen. Aber auch mit unserer Dolmetscherin gesprochen, die uns damals bei dem Besuch gedolmetscht hat. Sie hat dann durch ihre Kontakte in Bulgarien vorgefühlt, ob da Interesse bestehen würde und wie wir das auflegen. Herr Altmann. Ja, genau. Hallo. Hallo, grüß dich. Wie planen wir es? 8 Uhr war schon, glaube ich, bei Streife der erste Termin. Ist bei Streife, genau. Dann packen wir es gleich. Ja. Die Lokalpolitiker in Burgas reagierten aufgeschlossen. Seitdem werden junge Bulgaren regelmäßig Ausbildungsplätze in Deggendorfer Unternehmen angeboten, mit dem Ziel, sie später vor Ort zu übernehmen. Ein Regionalmanager vom Landratsamt betreut die jungen Migranten. Auch er macht einen einsatzfreudigen Eindruck. Herbert Altmann schlägt vor, sich doch gleich morgens um 7.15 Uhr zu treffen, um einige Azubis zu besuchen. Das ist ja eine Neuerscheinung. Wir haben mit unserem Projekt 2011 begonnen, haben 2011 die ersten Azubis aus Bulgarien geholt. Da haben wir natürlich absolutes Neuland betreten. Da hat es keine Regelungen gegeben, da waren jede Menge bürokratische Hürden zu überspringen. Ja, morgen! Morgen! Oh. Da uns der Weinberger Stefan auch hin. Ja, schau, oder? In etwa, ja. In etwa, ja. Das ist richtig. Der hat bloß gesagt, also, dass er nicht raufkommt, ne? Ja, genau. Aber ich weiß jetzt nicht unbedingt ganz genau, wann er kommt. Deggendorf mag etwas abseits an der Grenze zu Tschechien und Österreich liegen. Aber in dem Landkreis sitzen deutsche Spitzenunternehmen. Zum Beispiel das international agierende Bauunternehmen Max Streicher GmbH & Co., dessen Referenzprojekte bis nach Australien reichen. Ah, kann ich mit Schnur spannen? Genau. Da hinten der Eisen, die 7 cm von der Rabatte rüber, das Eisen. Machst du Schnur dran, messt du 1,17 Meter rüber, machst dann Strich an die Schnur, dann kannst du die Schnur so den Radius machen. Die Streicher GmbH & Co. baut auch Straßen in Niederbayern. Das Problem? Auf Stellenangebote im einheimischen Straßenbau erhält das Unternehmen noch höchstens 5 einheimische Bewerbungen pro Jahr. Die alteingesessenen Deggendorfer drängt es mehr in die Büroberufe. Doch nun springen bereits die ersten Bulgaren ein. 4 junge Einwanderer werden bei Streicher zu Straßenbauern ausgebildet. Einer von ihnen ist Nikola Nikolov. Er reiste 2012 zum allerersten Mal nach Deutschland, feierte in Deggendorf mit seinen Eltern, den anderen Azubis und Offiziellen eine große Party und legte anschließend sogleich los. Ich komme sehr gut zurecht bis jetzt. Es ist leicht, wenn man lernt. Deutsch ist nicht so ein großes Problem. Erstes Jahr war ein bisschen schwierig mit Bayerisch. Ja, das ist schon wie ein neues Leben. Ich bin allein, ich verdiene Geld für mich. Ich wohne allein ohne meine Eltern Hilfe. Das ist gut, weil sie haben nicht genug Geld. Und mein Bruder ist jetzt 12 Jahre alt und er auch lernen und er braucht auch. Ich schicke Geld nach meinen Eltern, ein bisschen Hilfe, wenn sie brauchen. Für die Straßenbau-Azubis hat Streicher auf einem Werksgrundstück ein Trainingsgelände errichtet. Draußen üben sie auf einem riesigen Sandhaufen, wie man große Baufahrzeuge steuert. Gleich daneben steht ein großes heizbares Zelt. Darin wird das Pflastern gelernt, bis jeder Stein genau richtig liegt. Sowas gäbe es in Bulgarien nicht, meint Nikolov. Während seinem letzten Heimaturlaub in Bulgarien habe er erstmals Heimweh nach seiner neuen Heimat Deggendorf bekommen. Unser Land ist so, Leute sind immer im Ausland, egal wo, Frankreich, Belgien, Schweiz, Österreich, alle. Wenn du Job findest und dein Leben ist gut, Job ist wichtig, du verdienst gut, aber du brauchst deutsches Diplom für hier zu arbeiten, das ist selbstverständlich. Dafür investiert der Landkreis öffentliche Mittel. Trotzdem gab es auch schon Fehlbesetzungen. So stand es in einer PowerPoint-Präsentation, die Altmann vorab gemailt hatte. Im Jahr 2012 hätten zum Beispiel 3 von 21 Azubis ihre Ausbildung bereits nach kurzer Zeit abgebrochen und wären in die Heimat zurückgekehrt. Ein konkreter Fall war ein Koch, der in einem Hotel gelernt hat, wo sich dann allerdings herausgestellt hat, dass er den Job eigentlich gar nicht machen will. Wir haben dann, glaube ich, 2-mal mit dem Azubi nochmal gesprochen. Allerdings war keine Besserung in Sicht und dann hat sich der Arbeitgeber natürlich auch von dem Azubi getrennt. In einem anderen Fall hatte anscheinend ein einheimischer Bäckermeister Probleme bereitet. Er hat das Können der Azubis ein bisschen ausgenutzt. Ich meine, die haben das ganze Jahr zumindest schulisch bereits gelernt. Herstellung von Brot und Backwaren ist das Fach dann in Bulgarien. Und entsprechend vorgebildet sind die und entsprechend handwerkliches Geschick bringen die natürlich auch mit. Und das hat wahrscheinlich auch der Bäckermeister relativ schnell erkannt. Das ist nicht immer ganz leicht. Dann möchte Altmann beim Deutschunterricht in einer Berufsschule vorbeischauen. Dort bereitet eine Bulgarin ihre Landsleute auf die nächste Kammerprüfung vor. welches Gesetz regelt besonders den Schutz der jugendlichen Arbeitnehmer. Schutz, der jugendlichen Arbeitnehmer. Na mladite работници. Jugend, Mladež. Schutz, защита. Eto go i verni odgovor. Das ist die richtige Antwort. Jugendarbeitsschutzgesetz. In Deckendorf arbeiten mittlerweile 31 bulgarische Azubis in 20 Unternehmen. Bald wird die erste Generation ihre Ausbildung beenden und übernommen werden. Als Straßenbauer und Hotelfachfrauen, Elektroniker und Köchinnen, Pfleger und Bauarbeiter. Wenn es nach CSU-Landrat Christian Bernreiter gegangen wäre, hätte er bereits in diesen Wochen ein neues Azubi-Kontingent begrüßt. Aber am Ende erfahre ich, dass die diesjährige Fahrt nach Burgas erst einmal verschoben werden musste. Uns sind momentan auf schulischer Seite die Ansprechpartner weggefallen. Es ist in Bulgarien leider noch Korruption und solche Dinge weit verbreitet. Und irgendetwas muss in dieser Art und Weise vorgefallen sein. Wir sind natürlich dran, auch mit Hilfe der Außenhandelskammer, hier das so auf die Reihe zu bekommen, dass wir wieder Auszubildende hierher holen können. Bernreiter steht mit seiner Erfahrung nicht alleine da. Im jüngsten Korruptionsindex von Transparency International steht Bulgarien gemeinsam mit dem Senegal und Tunesien auf dem 77. Platz. Den kaum besseren 69. Platz teilt sich Rumänien mit Kuwait. Auch in den Verwaltungen der beiden Länder hakt es gewaltig. EU-Hilfsgelder bleiben in Brüssel liegen, obwohl sie vor Ort eigentlich dringend benötigt würden. Zur Armutsbekämpfung und für soziale Förderungen. Zuletzt hatte Bulgarien seine Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds nur etwa zur Hälfte abgerufen. Rumänien zu weniger als einem Drittel. Deshalb schlug der nordrhein-westfälische Integrationsminister Guntram Schneider bereits vor, davon ca. 600 Millionen Euro nach Deutschland umzuleiten, um in Städten wie Duisburg oder Dortmund die eingewanderten Rumänen und Bulgaren zu fördern. Aber Raimund Becker von der Bundesagentur für Arbeit sieht bessere Chancen bei Eigeninitiativen der Gemeinden wie in Deggendorf. Dieser Landrat, der hat auch eine Idee. Neben der Bereitschaft der Menschen nach Deutschland zu migrieren, übernehme ich die Verantwortung, die Menschen zu integrieren. Wenn das funktioniert, das sind da sehr schöne, gelungene Beispiele, dann passiert eben nicht das, die Häufung von Menschen in Duisburg, in Dortmund oder in Berlin. Also ich würde diesen Weg empfehlen, das ist aus meiner Sicht der gelingende Weg. Und der andere Weg, jetzt ungesteuert hierher zu kommen und nicht zu wissen, was da auf einen zukommt, führt zu dem, was wir da in diesen Großstädten zurzeit erleben. Ungesteuert sind Manu und André aus Rumänien nach Köln gekommen. Nun leben sie hier auf der Straße. Wir haben uns noch einmal in der Kölner Überlebensstation verabredet. Das Gulliver wird gleich schließen, wie jeden Abend, denn Schlafplätze werden nicht angeboten. Zuerst entdecke ich Manu, der unzufrieden aussieht. Heute Morgen habe ich einen alten Mann gesehen, der Zeitungen verkaufte. Da dachte ich, das könnte auch ein Job für mich sein. Ich bat einen sprachkundigen Landsmann, den Zeitungsverkäufer zu fragen, wie man diesen Job bekommt. Aber der rumänische Freund meinte, dass er lieber mit mir nach Kalk zum Wohnungsamt fährt, um mir ein Zimmer zu besorgen. Aber auf dem Amt meinten sie nur, dass EU-Bürger keinen Anspruch auf ein Notquartier hätten und dass ich aus Köln verschwinden müsste, wenn ich nach 3 Monaten immer noch keinen richtigen Job gefunden haben sollte. Ob das wirklich so gesagt wurde, lässt sich nicht nachprüfen, weil Manu nicht mehr weiß, mit wem er bei der Stadt Köln gesprochen hat. Die Rechtslage scheint ungeklärt. Selbst das Bundesministerium für Arbeit schrieb jüngst sehr schwammig in einem Bericht zur Zuwanderung, vor allem aus Osteuropa: Das Recht zur Arbeitssuche nach Deutschland zu kommen gilt allerdings nicht uneingeschränkt. Nach einer gewissen Zeit stellt sich die Frage, ob die Arbeitssuche Aussicht auf Erfolg haben kann. Eine Frage, die bekanntlich kein Arbeitsloser beantworten kann, erst recht nicht nach einer gewissen Zeit. Des Weiteren heißt es in dem Bericht: Arbeitssuchende, deren Aufenthaltszweck sich allein aus der Arbeitssuche ergibt, sind von Leistungen der Grundsicherung und der Sozialhilfe ausgeschlossen. Für die Zukunft fordert das Bundesministerium für Arbeit eine Befristung des Aufenthaltsrechts zur Arbeitssuche durch entsprechende gesetzliche Änderung. Im Gulliver hat uns derweil Geschäftsführer Mombauer begrüßt und dabei mitbekommen, dass Manu beim Kölner Wohnungsamt war. Die Probleme entstünden aber nicht erst dort, sagt er. Wir haben im Moment in Köln ein Phänomen, ganz aktuell, wo wir betroffen von sind, dass die Bürgerämter und Meldeämter bei Menschen aus Rumänien, Bulgarien oder auch anderen europäischen Ländern nicht mehr die OFW-Meldung eintragen dürfen. OFW heißt ohne festen Wohnsitz. Sie erreichen ja einen Sozialleistungsanspruch, wenn sie nachweisen können, dass sie sich länger in Deutschland aufhalten. Und wir haben Menschen, die sich hier 3-4 Jahre aufhalten und das anhand der OFW-Eintragung auch nachweisen können. Das heißt, ich verhindere ohne den OFW-Eintrag, dass sie sagen, ich bin aber jetzt schon 4 Jahre in Deutschland. Ich habe teilweise Arbeiten aufgenommen, habe Arbeitsangebote wahrgenommen, habe Arbeiter gesucht, um sie da aus dem System draußen zu halten. Zu diesen und anderen Vorwürfen verweigerte die Pressestelle der Stadt Köln eine Stellungnahme. Als im Jahr 2007 erstmals viele Rumänen und Bulgaren in Köln auftauchten, suchten die Behörden noch aktiv nach Schwarzarbeitern. Nach Einführung der Arbeitnehmerfreizügigkeit bemühe man sich nun, Rechtsansprüche abzuwimmeln, so Mombauer. Manu hat inzwischen gemerkt, warum ihn seine wenigen Arbeitgeber nicht bei den deutschen Behörden und Sozialversicherungen anmelden wollen. Als ich nach Köln kam, dachte ich, dass ich zwar anfangs ein bisschen schwarz arbeiten müsste, aber dann schon bald einen richtigen, legalen Job finden würde, sobald ich das Land und die Sprache besser kennenlerne. Aber jetzt merke ich, dass meine Auftraggeber gar kein Interesse daran haben, mich zu integrieren. Denn dann verdienen sie ja viel weniger an mir. Sie melden mich erst gar nicht bei den Behörden an, sparen die Abgaben und verdienen so das 3- oder 4-fache an mir. Das ist logisch. Dacă mi-am trebuie să-mi fac amendă, trebuie să-mi facă și pe urmă trebuie să sunt în regulă, de aici nu mai poate să scoată pe mine. Die Bundesregierung meldet, dass in Deutschland über 3/4 der arbeitenden Rumänen und Bulgaren sozialversicherungspflichtig beschäftigt seien. Nur etwa 10% würden Sozialleistungen für ihren Lebensunterhalt beziehen. Die Arbeitslosenquote unter Rumänen und Bulgaren liege sogar exakt 0,3% unter der Quote für die Gesamtbevölkerung. Entsprechend würde auch das deutsche Steuer- und Rentensystem von der Zuwanderung profitieren. Ob auch die schwächsten Einwanderer in diesen Statistiken enthalten sind? Die, die in Absteigen oder gleich draußen schlafen, nur gelegentlich Schwarzarbeit finden und von Behörden abgewimmelt werden? Das muss bezweifelt werden. Obwohl gerade diese Einwanderer, Menschen wie Manu und André, Hilfe dringend benötigen würden. Das Gulliver schließt. Inzwischen ist auch André aufgetaucht. Es regnet Bindfäden, keine schöne Aussicht, die Nacht im Freien zu verbringen. Aber deutsche Behörden gehen davon aus, dass neu eingewanderte EU-Bürger weder Hartz IV noch eine Notunterkunft beanspruchen können. In Köln wurde aber anscheinend eine der kölschen, also informellen Lösungen gefunden, für die die Stadt so berühmt wie berüchtigt ist. Faktisch lassen momentan 3 öffentliche Einrichtungen auch Rumänen und Bulgaren übernachten, wie mir mehrere Betroffene und Sozialarbeiter übereinstimmend berichten. Und entlang einiger Bahngleise werden Hütten aus Pappkartons zumindest zeitweise geduldet. Das kann sich allerdings jederzeit ändern. Es gibt keine Rechtssicherheit. Deshalb muss Manu hinnehmen, dass die Stadt seine selbstgebaute Pappkartonhütte vor einem halben Jahr platt machen ließ. Erst seitdem schläft er draußen. Manus letzte Tagelöhnerjobs liegen allerdings schon mehrere Wochen zurück. Zuletzt verdiente er auf Baustellen und in einem Zirkus jeweils etwa 25 Euro am Tag. Bei Arbeitszeiten von morgens um 9 bis teils nach Mitternacht. Wenn Manu keinen Job findet, kann er nur noch Flaschen sammeln oder betteln. Maximal 10 Euro ließen sich damit täglich verdienen. André hat bisher nur zugehört. Ich konnte heute auch bloß Flaschen sammeln. 2,50 Euro hat mir das gebracht. Davon kann man doch nicht leben. Wenn es das Gulliver nicht gäbe, würden wir verhungern. Aber ich werde bestimmt nicht zurück nach Hause gehen. Ich will unbedingt hier bleiben. Ich will zwar nicht stehlen, aber wenn das hier so weitergeht, bleibt mir irgendwann nichts anderes übrig. Ich würde nur stehlen, um zu überleben. Bisher habe ich aber noch nichts gestohlen. Dann erreichen wir wieder die Imbissstube auf der anderen Rheinseite, in der mein Treffen mit Manu und André endet. Um mich für die Interviews zu bedanken, biete ich ihnen eine Mahlzeit an. Was André erzählt, erinnert an das, was ich über die Wirtschaftskrisen der 20er und 30er Jahre gelesen habe. Ich würde jeden Job annehmen. Ich bin da nicht empfindlich. Ich würde auch putzen oder Park säubern. Tagesjobs, wirklich alles. Für die Jobs vom Jobcenter bin ich wohl noch nicht qualifiziert genug. Und ich spreche noch nicht genügend Deutsch. Ich überlege, ob ich mich mit einem Plakat hinstellen soll. Suche einen Job mit Telefonnummer. Und dann schaue, ob sich jemand meldet. Trotzdem will André nicht zurückgehen. Obwohl er in Rumänien wenigstens ein Dach über dem Kopf und genug zu essen hatte, wie er selbst einräumt. Wie mag es dort zugehen, dass André trotzdem unbedingt hierbleiben will, wo ihm beides fehlt? In diesem Moment beschließe ich, nach Rumänien zu reisen. Auf einer Landstraße nördlich der rumänischen Hauptstadt Bukarest. Dolmetscher Nico hat mir geraten, für unsere Überlandtour ein Auto zu mieten, obwohl auch ein Zug über die Dörfer fährt. Von Bukarest Richtung Nordosten, wo viele der Roma herkommen, die aktuell nach Deutschland auswandern. Bereits wenige Kilometer von der Hauptstadt entfernt wirken die meisten Dörfer ärmlich. Nico erklärt, wie man die Dörfer der Roma von den anderen Dörfern unterscheiden kann. Bei den Roma würden nämlich fast alle Frauen und Mädchen bunte Bademäntel tragen, auch draußen auf der Straße. Ich muss an den Roma-Aktivisten Ciprian Nicola von der Hilfsorganisation Romano Boutique denken, den ich am Vortag nach meiner Ankunft in Bukarest interviewt hatte. Es sind nicht die ärmsten Rumänen, die nach Deutschland gehen. Denen fehlt schon das Geld für die Reise und ein kleines Startkapital. Manchmal fallen vielleicht ein paar Arme in die Hände von Kredithaien. Die schicken sie dann nach Deutschland, um zu betteln oder um Sozialleistungen abzustauben. Hier gibt es gerade maximal 50 Euro Stütze im Monat. Nicola spielte auf einige Fälle an, in denen Rumänen ohne Deutschkenntnisse, aber mit perfekt ausgefüllten Formularen in deutschen Sozialämtern auftauchten, um Kindergeld zu beantragen. Kindergeld wird von den deutschen Behörden oft kurzfristig bewilligt, so wie es dem EU-Recht entspricht. Zu Betrugsversuchen fragten die Grünen die deutsche Bundesregierung nach der Zahl der Tatverdächtigen aus Rumänien und Bulgarien. Die offizielle Antwort? Nach jüngsten Zahlen aus der Kriminalstatistik habe die Polizei im Zeitraum eines Jahres gegen insgesamt 112 Tatverdächtige ermittelt, 74 Rumänen und 38 Bulgaren. Zum Vergleich seien ebenfalls innerhalb eines Jahres etwa 2400 Fälle von Kindergeldbetrug durch deutsche Beamte und Beschäftigte im öffentlichen Dienst aufgedeckt worden, bemerkten Politiker der Grünen in der anschließenden öffentlichen Debatte. Wir erreichen das Dorf Babuleci, aus dem einige Problemfälle nach Deutschland gekommen sein sollen. Noch in Duisburg hatte mir eine Sozialarbeiterin berichtet, dass mittlerweile fast die halbe Einwohnerschaft von Babuleci in die Ruhrgebietsstadt umgezogen sei. Dafür sieht Babuleci nun allerdings recht belebt aus. Niemand weiß genau, wie viele Roma insgesamt in Rumänien leben. Grobe Schätzungen gehen von mehr als einer halben Million aus. Die Gesamtbevölkerung von heute, etwa 19,5 Millionen Rumänen, schrumpft seit Jahren. Allein im letzten Jahr verließen eine Viertelmillion Menschen ihr Land. Schon lange vor dem 1. Januar 2014 konnten einige ausgewählte Berufsgruppen ganz offiziell in Deutschland arbeiten, zum Beispiel Krankenhausärzte. Deshalb drohe mittlerweile in vielen rumänischen Krankenhäusern der Betrieb zusammenzubrechen, meldet der Berufsverband. Von ursprünglich 21.000 Ärzten seien bereits 7.000 ausgewandert. Viele bringen nun ihre Ausbildung und ihre Erfahrung aus Rumänien in deutschen Krankenhäusern ein. Aber Babuletschi ist weniger für seine Ärzte bekannt und umso mehr für Bettlerbanden. Selbst wohlmeinende Hilfswerke wie Terre des Sommes haben berichtet, dass kriminelle Banden arme Menschen aus Babuletschi nach Westeuropa zum Betteln schicken. Jetzt taucht plötzlich ein dicker Mann mit Schiebermütze auf und fragt mürrisch, was wir hier zu suchen hätten. Wir erklären freundlich unser Anliegen, aber der Mann setzt sich ungefragt auf unseren Beifahrersitz und rät zur sofortigen Abreise. Fremde sind hier anscheinend unerwünscht. Während Nico auf den unfreundlichen Mann einredet, schaue ich mich um. Durch das Dorf führen zwar nur Lehmstraßen und viele Bewohner sind ärmlich gekleidet, aber an den Straßenrändern stehen neben Bruchbuden auch mehrere bizarre, anscheinend neu gebaute Paläste aus Beton. Vor einem dieser Paläste parkt mittlerweile das Auto mit dem Duisburger Kennzeichen. Unser Auto steht direkt vor einem vage gotisch aussehenden Fantasieschloss mit Spitzgiebeln, das eine fabelhafte Hollywood-Kulisse abgäbe. Prompt geht dort der nervige Mann hinein, nachdem Nico ihn endlich verabschieden konnte. Wir fahren schnell ein Stück weiter in das Dorf hinein. Als wir die letzten Häuser erreichen, schauen ein paar Dorfbewohner freundlich zu uns herüber. Auch hier stehen zwischen Bruchbuden und hölzernen Klohäuschen mit Donnerbalken zwei Neubauten. Nicht so groß und pompös wie die beiden Paläste im Dorfzentrum, aber immerhin. Wir halten und ein Paar kommt zu unserem Auto herüber. Er trägt eine Steppjacke und ausgeleierte Jogginghosen mit dem Aufdruck Dolce & Gabbana, die Frau ausnahmsweise keinen Bademantel, sondern einen Rock und ein Sweatshirt. Sie leben in dem einen Neubau dort drüben, aber nur ein Zimmer ist eingerichtet. In diesem Zimmer lebt die ganze Familie, 5 Menschen. Können wir uns Ihr Haus ansehen? Ja, ja. Sie wollen das Haus nach und nach weiter einrichten. Immer, wenn gerade Geld da ist. Wir gehen um das Haus herum. Die Rückseite macht einen schlechten Eindruck. Flecke und Risse im Mauerwerk zeigen, dass der Neubau bereits undichte Stellen aufweist. Wir stapfen durch eine Plastiktür in eine schäbige Diele. Die Wände sind noch nicht verputzt. In dem großen Raum stehen nur ein vollgehängter Wäscheständer und ein riesiger Kühlschrank. Hinter der Diele ist das einzige bereits bewohnte Zimmer weitgehend mit Betten zugestellt. Ein Lehmofen heizt das Zimmer auf etwa 30 Grad. Ein nacktes Baby krabbelt auf einem der Betten, ein Enkelkind, wie sich herausstellt. Seine Tochter sei bereits einmal länger in Duisburg gewesen, berichtet der Hausherr Selezamo Roberto. Denn hier in Babuletschi sei die gesamte Familie arbeitslos. Und der rumänische Staat zahle gerade mal 30 Euro Sozialhilfe plus 10 Euro Kindergeld pro Monat. Momentan die einzigen Einnahmen der Familie. Als die Tochter damals in Duisburg lebte, habe sie allein 800 Euro Kindergeld bekommen für ihre 4 Töchter. Das bei weitem höchste Einkommen, das die Familie jemals erzielt habe. In Deutschland hat jeder einkommenssteuerpflichtige EU-Bürger Anspruch auf Kindergeld, selbst wenn die Kinder zur gleichen Zeit im Ausland leben, zum Beispiel in Babuletschi. Dieses Kindergeld habe ihm immerhin bereits gereicht, hier gemeinsam mit Nachbarn dieses neue Haus im Rohbau zu errichten und den ersten Wohnraum mit Betten und dem Ofen zu bestücken, erzählt Herr Roberto. Wie es weiterginge mit dem Verputzen der Wände, der Einrichtung der 3 anderen Zimmer und der Bäder, sei allerdings völlig unklar. Da müsse man demnächst einmal irgendwie neues Geld auftreiben. Ein Job hier in der Umgebung wäre schön, aber nicht zu erwarten. Und mit leeren Taschen nach Nordeuropa aufzubrechen, sei gerade auch nicht angesagt. Da kommt Herr Robertos Bruder hinzu. Vor 1989, unter Nicolae Ceausescu und den Kommunisten, hatte ich einen Arbeitsplatz in einem Heizkraftwerk. 12 Jahre lang. Dann wurde das Werk geschlossen und ich habe mich selbst zum Bauschreiner fortgebildet. Auf der Schule war ich auch 10 Jahre lang, aber das hat letztlich alles nichts genützt, denn nun bin ich arbeitslos. Ich habe den ganzen Morgen Plastikflaschen gesucht, aber nur wenige gefunden. Nun sitzt mein Sohn zu Hause statt in der Schule, denn ich kann ihm keinen einzigen Loi. Ein Loi sind 20 Eurocent. Keinen einzigen Loi geben, damit er in der Schule zu essen bekommt. Deshalb kann er heute schon wieder nicht zum Unterricht gehen. Und ich hatte mal einen Job in Bukarest. Unter Ceausescu war es viel besser. Der Kopil ola nu nu știe că are sau nu are, pentru că când îl ia foamea, burta nu cere altceva decât să mănâncă. Calini Vescu ist noch eloquenter als sein Bruder. Ich spreche ihn auf eine große Fabrik an, die vom Dorf aus zu erkennen ist. Könne man nicht dort Arbeit finden? Fabrica de zahăr. Pe noi nu ne primește. Și totul pleacă de la Consiliul Județean. Totul pleacă de acolo. Das ist eine Zuckerfabrik. Der Fabrikchef vergibt sämtliche 400 Jobs an andere. Aus unserem Dorf arbeitet dort niemand. Uns lehnt er einfach ab. Wir seien Zigeuner und Zigeuner würden immer nur stehlen. Care muncim cu ei împreună. Ei nu vede ce reacționăm noi, ce reacție avem noi și ce intenție avem noi. Auch in Rumänien gilt eigentlich die EU-Richtlinie zur Gleichbehandlung ohne Unterschied der Rasse. Sie verbietet Diskriminierung aufgrund der ethnischen Herkunft. Aber Brüssel liegt weit entfernt von Babulecci. Bukarest dagegen nur 60 Kilometer. Und in der rumänischen Politik geht es ganz anders zu, weiß Nico. Just last week, President Băsescu was fined 600 lei, which is 120 euros, for actually making a racist remark. Erst letzte Woche wurde der rumänische Präsident Traian Băsescu wegen einer rassistischen Bemerkung über Roma zu einer Geldstrafe von 120 Euro verurteilt. Das war schon das dritte Mal. Er sagte, der einzige Grund, warum Rumänien noch nicht dem Schengen-Raum beitreten konnte, seien die Roma. Die würden überall betteln und stehlen gehen. Weil Rumänien und auch Bulgarien dem Schengen-Abkommen noch nicht beigetreten sind, wird der Grenzverkehr zu den anderen EU-Ländern weiterhin kontrolliert. Später wird der Bürgermeister von Babulecci erzählen, dass die Zuckerfabrik zwar in seinem Verwaltungsbezirk stehe, ihre Steuern aber trotzdem im Nachbarbezirk entrichten würde. Wer könne, verlasse Babulecci Richtung Westen. Nach Deutschland zurückgekehrt, möchte ich deshalb wissen, welche Rechte Tagelöhner aus Rumänien und Bulgarien hier haben. Dazu fahre ich nach Frankfurt zu einer neuen Beratungsstelle der DGB-Gewerkschaft Verdi. Migra berät Migranten in prekären Arbeitsverhältnissen. Viele Männer schuften zum Beispiel auf Baustellen, viele Frauen bei Reinigungsfirmen. Für diese Branchen gelten in Deutschland bereits gesetzliche Mindestlöhne, die kein Arbeitgeber unterschreiten darf. Nämlich laut IG Bau beim Reinigen genau 7,96 Euro im Osten und 9,31 Euro im Westen, sowie im Bau zwischen 10,25 Euro und 11,05 Euro. Von solchen Stundenlöhnen können Einwanderer wie Andrei und Manu nur träumen. Sie haben auch schon auf Baustellen gearbeitet, aber dafür nach eigenen Angaben weit weniger als die Hälfte erhalten. Beim DGB ist Kirsten Huckenberg für solche Fälle zuständig. Sie hat viel zu tun. Ein Großteil der Klienten, die wir haben, haben das Problem, dass sie nachweisen müssen, dass sie in solchen Ausbeutungsverhältnissen drinstecken. Und das ist schwer, weil hierüber keine schriftlichen Dokumente vorliegen. Deswegen sagen wir den Leuten immer, es ist wichtig, dass ihr das nicht alleine macht, sondern dass ihr euch mit Kolleginnen und Kollegen zusammentut, um zu belegen, wie lange ihr gearbeitet habt, wie viel Lohn ihr erhalten habt, euch die Stundenzettel, die man führen sollte, in solchen Arbeitsverhältnissen bezeugen zu lassen. Das heißt also letztlich, sich gemeinsam zur Wehr zu setzen. Selbst wo sich nachweisen lässt, dass Einwanderer unter Mindestlohn bezahlt wurden, ist oft nicht viel gewonnen. Denn viele schuften notgedrungen als angebliche Gewerbetreibende. Sie müssen sich selbst einen Gewerbeschein besorgen und ihn vorlegen, um überhaupt eine Arbeit zu bekommen. Davon profitiert dann vor allem der Chef. Damit ist ja kein spezifisches Recht verbunden und das begründet auch kein Arbeitsverhältnis, sondern man ist dann eben als Selbstständiger tätig. Die Mehrheit unserer Klientinnen haben einen solchen Gewerbeschein und die Hauptproblematik, mit der wir es hier zu tun haben, ist, dass die Leute de facto als abhängig Beschäftigte eingesetzt werden und dem Namen nach aber als Werkverträgler unterwegs sind, also als Selbstständige, die ein Werk anbieten. Das Werk der Putzfrau ist dann ein frisch geputzter Raum, das Werk des Bauarbeiters eine frisch verputzte Wand. Die ausgebeuteten Jobber können dann nur nachträglich versuchen, bei deutschen Behörden und Gerichten zu beweisen, dass ihre Selbstständigkeit nur zum Schein bestand. Das gelingt selten, selbst wenn eine deutsche Gewerkschaft dabei hilft. An Gewerbetreibende darf ein Unternehmen beliebige Hungerlöhne zahlen und auch gleich die Beiträge für die Sozialversicherung einsparen. Die sogenannten Werkverträge lassen sich auch jederzeit kündigen. Sprich, Arbeiter können kurzfristig rausgeschmissen werden. Der Anwalt sagt, es wäre besser, wenn wir einen Zeugen hätten, der belegen kann, dass du gearbeitet hast für die Firma. Letztens hat er gesagt, dass er einen Arbeitskollegen, mit dem er zusammengearbeitet hat, fragen wollte. Aber der hat gesagt, der will keine Schwierigkeiten haben, der hat Angst, der hat Kinder, der hat Familie. Es kann schon sein, dass jemand hier bei mir vor der Tür steht und der kann das nicht machen. Er soll die Arbeitsverhältnisse trotzdem eingehen. Er soll gucken, dass er Fotos macht von den Baustellen, von den Firmenschildern. Er soll die Arbeitsstunden aufschreiben und wir klagen den Lohn einfach hinterher ein. Ja? So, das wäre mein Tipp, solange das nicht anders geht. Wie viele Einwanderer unter solchen Bedingungen in Deutschland arbeiten, ist unbekannt. Für einzelne Städte wie Frankfurt gibt es ein paar Anhaltspunkte. So gehen der Förderverein Roma und die Grünen Frankfurt davon aus, dass in der Main-Metropole etwa 3.500 Roma leben, darunter 300 auf der Straße. Gleich auf dem Weg zum bahnhofsnahen Mikra-Büro hatte ich zwei alte, rumänisch sprechende Frauen gesehen, die in einer Unterführung auf alten Matratzen lagen. Kirsten Huckenbeck. Sie haben Konstruktionen, wo beispielsweise eine bulgarische Familie bei einem Frankfurter Immobilienbesitzer wohnt, auf wenigen Quadratmetern dafür eine horrende Miete zahlt und der Vermieter ist zugleich der Arbeitgeber. Raimund Becker wird mir später erklären, dass die Bundesagentur für Arbeit und die Jobcenter für solche Menschen nicht zuständig sind. Da bekommen wir in der Regel nichts mit, weil wir ja letztendlich auch nicht über den Arbeitsmarkt wachen, sondern quasi immer nur die Kunden, die zu uns kommen, vermitteln in Beschäftigungsverhältnisse. Und das ist unser Job. Und wenn wir vermitteln in Beschäftigungsverhältnisse, sind das eigentlich anständige Jobs, weil wir beachten ja, sagen wir, Mindestlohnregelungen, zum Beispiel wie im Bau oder in anderen Bereichen. Und ansonsten gucken wir immer, dass nach Tarif gezahlt wird. Die deutsche Bundesregierung möchte zwar zukünftig sicherstellen, dass Zuwanderer nicht in ausbeuterischen Beschäftigungsverhältnissen arbeiten müssen und entschieden gegen Scheinselbstständigkeit vorgehen. Wie sie in ihrem jüngsten Bericht über Zuwanderer ankündigte. Doch da sind die Verantwortlichen spät dran. Offensichtlich werden in Deutschland bereits seit langem Tagelöhner missbraucht und sogar gesetzliche Mindestlöhne stark unterschritten. Das schadet zuerst den Betroffenen, auf Dauer aber auch anderen Arbeitnehmern und den Sozialsystemen. Wer daran wirklich etwas ändern will, muss gegen die Ausbeuter vorgehen, nicht gegen deren Opfer. Zukünftige Einwanderer werden aber auch diese Verhältnisse nicht schrecken. Am liebsten hätte ich eine richtige Arbeit, ein richtiges Leben in Westeuropa, wie die Einheimischen dort. Wenn es nicht anders geht, werde ich wieder nach Deutschland gehen. Meine Familie braucht das Geld. Kollege, wir sehen dich in Deutschland. Sie sagen, sie wollen alle in Deutschland arbeiten. Ob wir vielleicht 30 Jobs für sie hätten? Arbeitsplatz Deutschland. Die neuen Einwanderer aus Bulgarien und Rumänien, ein Feature von Achim Nuhr. Es sprachen Norbert Beilharz, Viktor Galero, Vincent Leitersdorf und Matthias Lott. Ton und Technik Johanna Fegert und Sonja Röder. Regie Ulrich Lampen. Redaktion Wolfram Wessels. Eine Produktion des Südwestrundfunks mit dem Deutschlandfunk, dem Hessischen Rundfunk und dem Saarländischen Rundfunk 2014.